Darf ich mir die Erkundigung erlauben, ob Sie mit Ihren Schlüpfrigkeiten bald zu Rande zu kommen gedenken? Herr Settembrini hatte es gefragt, und zwar mit Schärfe. Mein Herr, ich fordere Sie auf, nach Ihren Worten zu sehen. Einer solchen Aufforderung, mein Herr, bedarf es nicht. Ich bin gewohnt, nach meinen Worten zu sehen, und mein Wort wird präzis den Tatsachen gerecht, wenn ich ausspreche, dass Ihre Art, die ohnehin schwanke Jugend geistig zu verstören, zu verführen und sittlich zu entkräften, eine Infamie und mit Worten nicht streng genug zu züchtigen ist. Bei dem Wort Infamie schlug Settembrini mit der flachen Hand auf den Tisch und stand, seinen Stuhl zurückschiebend, nun vollends auf. Das Zeichen für alle übrigen, ein Gleiches zu tun. Von anderen Tischen blickte man aufhorchend herüber. Von einem eigentlich nur, die Schweizer Gäste waren schon aufgebrochen, und nur die Holländer lauschten mit verdutzten Mienen auf den ausbrechenden Wortwechsel. Sie standen also alle steif aufrecht an unserem Tisch, Hans Castorp und die beiden Gegner, und ihnen gegenüber Ferge und Wehsal. Alle fünf waren sie blass, mit erweiterten Augen und zuckenden Mündern. Hätten nicht die drei Unbeteiligten den Versuch machen können, beschwichtigend einzuwirken, mit einem Scherzwort die Spannung zu lösen, durch irgendein menschliches Zureden alles zum Guten zu wenden? Sie unternahmen ihn nicht, diesen Versuch. Die inneren Umstände hinderten sie daran. Sie standen und bebten, und unwillkürlich ballten ihre Hände sich zu Fäusten. Selbst A.K. Ferge, dem alles Höhere erklärtermaßen völlig fern lag und der von vornherein gänzlich darauf verzichtete, die Tragweite des Streites zu ermessen. Auch er war überzeugt, dass es hier auf Biegen und Brechen gehe und dass man selbst mit hingerissen nichts tun könne, als den Dingen ihren Lauf zu lassen. Sein gutmütiger Schnurrbart Bausch wanderte heftig auf und nieder. Es war still. Und so hörte man Naphta mit den Zähnen knirschen. Das war für Hans Castorp eine ähnliche Erfahrung wie die mit Wiedemanns gesträubtem Haar. Er hatte gedacht, es sei nur eine Redensart und komme in Wirklichkeit nicht vor. Nun aber knirschte Naphta tatsächlich in der Stille. Ein furchtbar unangenehmes, wildes und abenteuerliches Geräusch, das sich aber immerhin als Zeichen einer gewissen, fürchterlichen Beherrschung erwies. Denn er schrie nicht, sondern sagte leise und nur mit einer Art von keuchendem Halblachen, »Infamie, züchtigen, werden die Tugendesel stößig. Haben wir die pädagogische Schutzmannschaft der Zivilisation so weit, dass sie blank zieht? Das nenne ich einen Erfolg für den Anfang. Leicht erzielt, wie ich mit Geringschätzung hinzufüge. Denn eine wie gelinde Neckerei hat hingereicht, den wachhabenden Tugendsinn in Harnisch zu jagen. Das Weitere wird sich finden, mein Herr. Auch die Züchtigung, auch diese. Ich hoffe, dass Ihre zivilen Grundsätze Sie nicht hindern zu wissen, was Sie mir schuldig sind. Sonst wäre ich gezwungen, diese Grundsätze durch Mittel auf die Probe zu stellen, die... Eine steile Bewegung Herrn Settembrinis ließ ihn fortfahren. »Ah, ich sehe, das wird nicht nötig sein. Ich bin Ihnen im Wege. Sie sind es mir. Gut, denn wir werden den Austrag dieser kleinen Differenz an den gehörigen Ort verlegen. Es ist geschehen um Ihre Humanität, seien Sie dessen versichert, geschehen und getan. Sie ist schon heute nur noch ein Zopf.« Eine klassizistische Abgeschmacktheit, ein geistiges Ennui, das Gähnkrampf erzeugt und mit dem aufzuräumen die neue, unsere Revolution, mein Herr, sich anschickt. Wenn wir als Erzieher den Zweifel stiften, tiefer als eure modeste Aufgeklärtheit sich je hat träumen lassen, so wissen wir wohl, was wir tun. Nur aus der radikalen Skepsis, dem moralischen Chaos, geht das Unbedingte hervor. Der heilige Terror, dessen die Zeit bedarf, dies zu meiner Rechtfertigung und Ihrer Belehrung. Das Weitere steht auf einem anderen Blatt, Sie werden von mir hören. »Sie werden Gehör finden, mein Herr«, rief Settembrini ihm nach, der den Tisch verließ und zum Kleiderständer eilte, um sich seines Pelzwerks zu bemächtigen. Dann ließ der Freimaurer sich hart auf seinen Stuhl zurücksinken und presste sein Herz mit den Händen. »Distruttore, cane arrabbiato! Bisogna ammazzarlo, stieß er kurzen Atems hervor. Die anderen standen noch immer am Tisch. Ferges Schnurrbart fuhr fort, auf und ab zu wandern. Wesal hatte den Unterkiefer schiefgestellt. »Er hat sie gefordert«, sagte Hans Castorp beklommen. »Allerdings«, antwortete Settembrini und warf zu dem neben ihm Stehenden einen Blick empor, um sich gleich danach von ihm abzuwenden und den Kopf in die Hand zu stützen. »Sie nehmen an«, wollte Wesal hören. »Sie fragen«, antwortete Settembrini und betrachtete auch ihn einen Augenblick. »Meine Herren«, fuhr er fort und erhob sich vollkommen gefasst, »ich beklage den Ausgang unseres Vergnügens. Allein mit solchen Zwischenfällen muss jedermann im Leben rechnen. Ich missbillige theoretisch das Duell, ich denke gesetzlich. Mit der Praxis jedoch ist es eine andere Sache und es gibt Lagen, wo Gegensätze, die... Kurzum, ich stehe diesem Herrn zur Verfügung. Es ist gut, dass ich in meiner Jugend ein wenig gefochten habe. Ein paar Stunden Übung werden mir das Handgelenk wieder geläufig machen. Gehen wir, das Nähere wird zu verabreden sein. Ich vermute, dass jener Herr bereits anzuspannen befohlen hat.« Hans Castorp hatte Augenblicke während der Heimfahrt und nachher, wo ihm vor der Ungeheuerlichkeit des Bevorstehenden schwindelte. Namentlich, als sich herausstellte, dass Nafta von Hieb und Stich nichts wissen wollte, sondern auf einem Pistolenduell bestand. Und dass tatsächlich er die Waffe zu wählen hatte, da er nach ehrenrechtlichen Begriffen der Beleidigte war. Augenblicke, sagen wir, kamen dem jungen Mann, wo er seinen Geist aus der allgemeinen Verstrickung und Benebelung durch die inneren Umstände bis zu einem gewissen Grade befreien konnte und sich vorhielt, dass dies ja Wahnsinn sei und dass man es verhindern müsse. »Wenn eine wirkliche Beleidigung vorläge«, rief er im Gespräch mit Settembrini, Ferge und Wesal, den Nafta schon auf der Rückfahrt als Kartellträger gewonnen hatte und der den Verkehr zwischen den Parteien vermittelte, »eine Beschimpfung bürgerlicher, gesellschaftlicher Art. Aber was hat er getan? Ich will ihn nicht etwa in Schutz nehmen. Ich frage nur, was er zu ihrer Beleidigung getan hat. Er hat die Kategorien über den Haufen geworfen. Er hat, wie er sich ausdrückt, den Begriffen ihrer akademische Würde geraubt. Dadurch haben sie sich beleidigt gefühlt. Mit Recht wollen wir mal unterstellen.« »Unterstellen?« wiederholte Herr Settembrini und sah ihn an. Mit Recht, er hat sie beleidigt damit. Aber er hat sie nicht beschimpft. Das ist ein Unterschied, erlauben Sie mal. Das Geistige kann niemals persönlich sein. Das ist die Vervollständigung und die Erläuterung der Maxime. Und deshalb, Sie irren, mein Freund«, versetzte Herr Settembrini mit geschlossenen Augen, »Sie irren. Erstens in der Annahme, dass Geistiges nicht persönlichen Charakter gewinnen könne. Sie sollten das nicht meinen«, sagte er und lächelte eigentümlich, fein und schmerzlich. »Sie gehen jedoch vor allem fehl in Ihrer Einschätzung des Geistigen überhaupt, das Sie offenbar für zu schwach halten, um Konflikte und Leidenschaften zu zeitigen von der Härte derjenigen, die das reale Leben mit sich bringt und die keinen anderen Ausweg lassen als den des Waffenganges. All'incontro! Wer für das Ideelle nicht mit seiner Person, seinem Arm, seinem Blute einzutreten vermag, der ist seiner nicht wert. Und es kommt darauf an, in aller Vergeistigung ein Mann zu bleiben.« Da hatte Hans Castorp seine Zurechtweisung. Was gab es darauf zu erwidern? Er schwieg in bedrücktem Grübeln. Herrn Settembrinis Worte taten gefasst und logisch. Und dennoch klangen sie fremd und unnatürlich aus ihm hervor. Seine Gedanken waren nicht seine Gedanken. Sie waren Ausdruck der Umfangenheit durch die allgemeinen inneren Umstände, deren Knecht und Werkzeug Herrn Settembrinis schöner Verstand geworden war. Wie das Geistige, weil es streng war, sollte unerbittlich zum Tierischen, zum Austrag durch den körperlichen Kampf führen? Hans Castorp lehnte sich auf dagegen. Oder er versuchte doch es zu tun, um zu seinem Schrecken zu finden, dass er es auch nicht konnte. Sie waren stark auch in ihm, die inneren Umstände. Er war nicht der Mann, er auch nicht, sich ihnen zu entwinden. Furchtbar und letztgültig wehte es ihn an aus jener Erinnerungsgegend, wo Wiedemann und Sonnenschein sich in ratlos tierischem Kampfe wälzten, und er begriff mit Grauen, dass am Ende aller Dinge nur das Körperliche blieb, die Nägel, die Zähne. Ja, ja, man musste sich wohl schlagen, denn so war wenigstens jene Milderung des Urstandes durch ritterliche Regelung zu retten. Hans Castorp bot sich Herrn Settembrini als Sekundanten an. Das wurde abgelehnt. Nein, es passe nicht, es wolle sich nicht schicken, wurde ihm geantwortet. Zuerst von Herrn Settembrini mit einem Lächeln, das fein und schmerzlich war. Dann auch nach kurzer Überlegung von Ferge und Wesal, die ebenfalls ohne besondere Begründung fanden, es gehe nicht an, dass Hans Castorp sich an der Mensur in dieser Eigenschaft beteilige. Als Unparteiischer etwa, denn auch die Anwesenheit eines solchen gehörte ja zu den vorgeschriebenen ritterlichen Milderungen des Tierischen, möge er auf dem Kampfplatz zugegen sein. Selbst Naphta ließ sich durch den Mund seines Ehrengeschäftsträgers Wesal in diesem Sinne vernehmen, und Hans Castorp war es zufrieden. Zeuge oder Unparteiischer, auf jeden Fall gewann er die Möglichkeit, Einfluss auf die Festsetzung der Modalitäten zu nehmen, was sich als bitter nötig erwies, denn Naphta war ja außer Rand und Band mit seinen Vorschlägen. Er verlangte 5 Schritt Distanz und 3-maligen Kugelwechsel, falls es nötig sein sollte. Diesen Wahnsinn ließ er noch am Abend des Zerwürfnisses durch Wesal überbringen, der sich völlig zum Mundstück und Vertreter seiner wilden Interessen gemacht hatte. Und teils im Auftrage, teils gewiss auch nach eigenem Geschmack, mit größter Zähigkeit auf solchen Bedingungen bestand. Natürlich fand Settembrini nichts daran auszusetzen, aber Ferge als Sekundant und der unparteiische Hans Castorp waren außer sich. Und dieser wurde sogar grob mit dem elenden Wesal, ob er sich nicht schäme, fragte er, solche wüsten Unannehmlichkeiten auszukramen, wo es sich um ein rein abstraktes Duell handle, dem gar keine Realinjurie zugrunde liege. Pistolen seien schon krass genug, aber nun diese mörderischen Einzelheiten, da höre die Ritterlichkeit auf. Und ob man sich nicht gleich übers Schnupftuch schießen wolle. Er, Wesal, solle ja nicht auf sich feuern lassen aus solcher Entfernung, darum gehe ihm der Blutdurst wohl so leicht von den Lippen. Und so fort. Wesal zuckte die Achseln, wortlos andeutend, dass eben die radikale Situation vorliege, wodurch er denn die Gegenseite, die dies zu vergessen geneigt war, gewissermaßen entwaffnete. Immerhin gelang es dieser beim Hin und Her des folgenden Tages, vor allem den 3-maligen Kugelwechsel auf einen zurückzuführen. Dann aber die Distanzfrage so zu regeln, dass die Kombattanten sich auf 15 Schritte gegenüberstehen und das Recht haben sollten, 5 Schritte vorzugehen, bevor sie schossen. Aber auch dies wurde nur erreicht gegen die Zusicherung, dass keine Versöhnungsversuche gemacht werden sollten. Übrigens hatte man keine Pistolen. Herr Albin hatte welche. Hans Castorp hatte sie irgendwann einmal bei dem Windbeutel gesehen und erbot sich gegen seine Überzeugung, aus reiner Unbefangenheit, sie von ihm auszuleihen. Das alles kostete Zeit, und so kam es, dass bis zum Stelldichein 2 Tage und 3 Nächte vergingen. Der Treffpunkt war von Hans Castorps Erfindung. Es war der malerische, im Sommer blau blühende Ort seiner Regierungszurückgezogenheit, den er in Vorschlag gebracht hatte. Hier sollte am 3. Morgen nach dem Streit, sobald es nur hell genug war, der Handel seine Erledigung finden. Erst am Vorabend, ziemlich spät, verfiel Hans Castorp, der sehr aufgeregt war, auf den Gedanken, dass es ja nötig sei, einen Arzt mit auf den Kampfplatz zu nehmen. Er beriet sofort mit Ferge den Punkt, der sich als sehr schwierig erwies. Radamant war zwar Chorstudent gewesen, aber unmöglich konnte man den Chef der Anstalt um Unterstützung einer solchen Ungesetzlichkeit angehen, zumal es sich um Patienten handelte. Überhaupt bestand kaum Hoffnung, dass man hier einen Arzt werde ausfindig machen, der bereit sein würde, zu einem Pistolenduell zwischen 2 Schwerkranken die Hand zu bieten. Kokowski angehend, so war nicht einmal sicher, ob dieser spirituelle Kopf überhaupt sehr fest in der Wundbehandlung sei. Wesal, der zugezogen wurde, teilte mit, Nafta habe sich schon geäußert, nämlich dahin, er wolle keinen Arzt. Er gehe an jenen Ort nicht, um sich salben und wickeln zu lassen, sondern um sich zu schlagen, und zwar sehr ernsthaft. Was nachher komme, sei ihm gleichgültig und werde sich finden. Das schien eine finstere Kundgebung, die aber Hans Castorp so zu deuten sich bemühte, als sei Nafta der stillen Meinung, ein Arzt werde nicht nötig sein. Hatte nicht auch Settembrini durch den zu ihm entsandten Ferge sagen lassen, man solle die Frage absetzen, sie interessiere ihn nicht? Es war nicht ganz unvernünftig zu hoffen, die Gegner möchten im Grunde einig sein in dem Vorsatz, es zu keinem Blutvergießen kommen zu lassen. Man hatte zweimal geschlafen seit jenem Wortwechsel und würde es ein drittes Mal tun. Das kühlt, das klärt. Dem Zuge der Stunden hält eine bestimmte Gemütsverfassung nicht ungewandelt stand. Morgen früh, das Schießzeug in der Hand, würde keiner der Streitbaren noch der Mann sein, der am Abend des Zwistes gewesen. Hans Castorp hatte nicht Unrecht mit seiner Überlegung, nicht Unrecht, nur leider auf eine Art, von der er sich nichts träumen lassen konnte. Er hatte sogar vollkommen Recht damit, soweit Herr Settembrini in Frage kam. Hätte er aber geahnt, in welchem Sinn Leo Nafta bis zum entscheidenden Augenblick seine Vorsätze würde geändert haben oder in eben diesem Augenblick ändern würde, so hätten selbst die inneren Umstände, aus denen dies alles hervorging, ihn nicht vermocht, das Bevorstehende zuzulassen. Um 7 Uhr war die Sonne weit entfernt, hinter ihrem Berge hervorzukommen, aber es tagte mühsam, qualmend, als Hans Castorp nach unruhig verbrachter Nacht Haus Berghof verließ, um sich zum Rendezvous zu begeben. Dienstmägde, die die Halle putzten, sahen verwundert von der Arbeit nach ihm auf. Er fand jedoch das Haupttor nicht mehr verschlossen. Ferge und Wesal einzeln oder zu zweien hatten es gewiss schon passiert. Der eine um Settembrini, der andere um Nafta zum Kampfplatze abzuholen. Er, Hans, ging allein, da seine Eigenschaft als Unparteiischer ihm nicht gestattete, sich einer der beiden Parteien anzuschließen. Er ging mechanisch und ehrenzwangsweise unter dem Druck der Umstände, dass er dem Treffen beiwohnte, war selbstverständliche Notwendigkeit, unmöglich, sich davon auszuschließen und das Ergebnis im Bette zu erwarten. Erstens, weil, aber das erstens führte er nicht aus, sondern fügte gleich das zweitens hinzu, dass man die Dinge überhaupt nicht sich selbst überlassen dürfe. Noch war nichts Schlimmes geschehen, Gottlob, und es brauchte nichts Schlimmes zu geschehen, es war sogar unwahrscheinlich. Man hatte bei künstlichem Licht aufstehen müssen und musste nun ungefrühstückt in bitterer Frostfrühe im Freien zusammenkommen, so war es einmal verabredet. Aber dann würde unter der Einwirkung von seiner Hans Castorps Gegenwart sich zweifellos irgendwie alles zum Guten und Heiteren wenden. Auf eine Weise, die nicht vorauszusehen war und die erraten zu wollen, man besser unterließ, da die Erfahrung lehrte, dass selbst der bescheidenste Vorgang anders verlief, als man vorwegnehmend ihn sich auszumalen versucht hatte. Dennoch war es der unangenehmste Morgen seiner Erinnerung. Flau und übernächtig neigte Hans Castorp zu nervösem Zähneklappern und war schon in geringer Tiefe seines Wesens sehr versucht, seinen Selbstbeschwichtigungen zu misstrauen. Es waren so ganz besondere Zeiten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass vor seinen Augen, wenn er zugegen war, zwei aufeinander schießen, sich blutig zurichten würden. Aber wenn er bedachte, was mit Wiedemann und Sonnenschein vor diesen seinen Augen zur Tatsache geworden war, so misstraute er sich und seiner Welt und fröstelte in seiner Pelzjacke. Während übrigens immerhin und bei all dem ein Gefühl von der Außerordentlichkeit und Pathetik der Lage zusammen mit den stärkenden Elementen der Frühluft ihn erhob und belebte. Unter so gemischten und wechselnden Empfindungen und Gedanken stieg er im halbhellen, langsam sich erhellenden, in Dorf von der Mündung der Bobbahn auf schmalstem Pfade die Lehne hinan, erreichte den tief verschneiten Wald, überschritt die Holzbrücken, unter denen die Bahn hinablief, und stapfte auf einem Wege, der mehr ein Erzeugnis von Fußspuren als der Schaufel war, zwischen den Stämmen weiter. Da er hastig ging, überholte er sehr bald Settembrini und Ferge, welcher mit einer Hand den Pistolenkasten unter seinem Radmantel festhielt. Hans Castorp nahm keinen Anstand, sich zu ihnen zu gesellen, und kaum war er an ihrer Seite, so erblickte er auch schon Nafta und Wiesal, die geringen Vorsprung hatten. »Kalter Morgen, mindestens 18 Grad«, sagte er in guter Absicht, erschrak aber selbst über die Frivolität seiner Worte und fügte hinzu: »Meine Herren, ich bin überzeugt.« Die anderen schwiegen. Ferge ließ seinen gutmütigen Schnurrbart auf- und niederwandern. Nach einer Weile blieb Settembrini stehen, nahm Hans Castorps Hand, legte auch noch seine andere darauf und sprach: »Mein Freund, ich werde nicht töten. Ich werde es nicht. Ich werde mich seiner Kugel darstellen. Das ist alles, was mir die Ehre gebieten kann. Aber ich werde nicht töten. Verlassen Sie sich darauf.« Er ließ los und ging weiter. Hans Castorp war tief ergriffen, sagte jedoch nach einigen Schritten: »Das ist wunderbar schön von Ihnen, Herr Settembrini. Nur andererseits, wenn er für seinen Teil...« Herr Settembrini schüttelte nur den Kopf. Und da Hans Castorp überlegte, dass, wenn einer nicht schösse, auch der andere sich dessen unmöglich würde unterwinden können, so fand er, dass alles sich glücklich anlasse und dass seine Annahmen sich zu bestätigen begönnen. Es wurde ihm leichter ums Herz. Sie überschritten den Steg, der über die Schlucht führte, worin im Sommer der jetzt in starre, verstummte Wasserfall niederging und der so sehr zu dem malerischen Charakter des Ortes beitrug. Nafta und Wesal gingen im Schnee vor der mit dicken weißen Kissen gepolsterten Bank auf und ab, auf der Hans Castorp einst unter ungewöhnlich lebendigen Erinnerungen das Ende seines Nasenblutens hatte erwarten müssen. »Guten Morgen«, wünschte er mit heiterer Stimme, in dem Wunsch, einen natürlichen Ton sofort in die Versammlung einzuführen, der Böses zerstreuen helfen solle, hatte aber kein Glück damit, denn niemand antwortete ihm. Die gewechselten Grüße bestanden in stummen Verbeugungen, die bis zur Unsichtbarkeit steif waren. Dennoch blieb er entschlossen, seine Ankunftsbewegung, den herzlichen Hochgang seines Atems, die Wärme, die der rasche Gang durch den Wintermorgen ihm mitgeteilt, ohne Säumen zum guten Zweck zu verwenden, und fing an: »Meine Herren, ich bin überzeugt...« »Sie werden Ihre Überzeugungen ein andermal entwickeln«, schnitt Nafta ihm kalt das Wort ab. »Die Waffen, wenn ich bitten darf«, fügte er mit demselben Hochmut hinzu. Und Hans Castorp, auf den Mund geschlagen, musste zusehen, wie Ferge das fatale Etui unter seinem Mantel hervorholte und wie Wesal, der zu ihm getreten war, eine der Pistolen empfing, um sie an Nafta weiterzugeben. Settembrini nahm aus Ferges Hand die andere. Dann musste man Raum geben. Ferge ersuchte murmelnd darum und fing an, die Distanzen auszugehen und sichtbar zu machen, die äußere Begrenzung, indem er mit dem Absatz kurze Linien in den Schnee grub, die inneren Barrieren mit zwei Spazierstöcken, seinem eigenen und dem Settembrinis. Der gutmütige Dulder, womit befasste er sich da? Hans Castorp traute seinen Augen nicht. Ferge war langbeinig und griff gehörig aus, so daß wenigstens die 15 Schritte eine stattliche Entfernung ergaben, wenn da auch noch die verdammten Barrieren waren, die wirklich nicht weit voneinander lagen. Gewiß, er meinte es redlich, doch immerhin, im Zwange welcher Umnebelung handelte er, indem er Vorkehrungen so ungeheuerlichen Sinnes traf. Nafta, der seinen Pelzmantel in den Schnee geworfen hatte, so daß man das Nerzfutter sah, trat, die Pistole in der Hand, auf einen der äußeren Absatzstriche, sobald er nur gezogen war, und während Ferge an weiteren Markierungen noch arbeitete. Als er fertig war, bezog auch Settembrini die schadhafte Pelzjacke offen seine Stellung. Hans Castorp riss sich aus seiner Lähmung und trat hastig noch einmal vor. »Meine Herren«, sagte er, »bedrängt keine Übereilungen. Es ist trotz allem meine Pflicht. Schweigt Sie«, rief Nafta schneidend. »Ich wünsche das Zeichen.« Aber niemand gab ein Zeichen. Das war nicht gut verabredet. Es sollte wohl los ausgesprochen werden. Allein, dass es Sache des Unparteiischen sein werde, die furchtbare Aufforderung ergehen zu lassen, war nicht bedacht und jedenfalls nicht erwähnt worden. Hans Castorp blieb stumm und niemand sprang für ihn ein. »Wir beginnen«, erklärte Nafta. »Gehen Sie vor, mein Herr, und schießen Sie«, rief er zu seinem Gegner hinüber und begann selbst vorzugehen, die Pistole mit gestrecktem Arm auf Settembrini in Brusthöhe gerichtet. Ein unglaubwürdiger Anblick. Auch Settembrini tat so. Beim dritten Schritt, der andere war ohne zu feuern schon bis zur Barriere gelangt, hob er die Pistole sehr hoch und drückte ab. Der scharfe Schuss weckte vielfaches Echo. Die Berge warfen einander Hall und Widerhall zu. Das Tal lärmte davon und Hans Castorp dachte, die Leute müssten zusammenlaufen. »Sie haben in die Luft geschossen«, sagte Nafta mit Selbstbeherrschung, indem er die Waffe sinken ließ. Settembrini antwortete, »Ich schieße, wohin es mir beliebt.« »Sie werden noch einmal schießen.« »Ich denke nicht daran. Die Reihe ist an Ihnen.« Herr Settembrini, erhobenen Hauptes, gen Himmel blickend, hatte sich etwas seitlich zum anderen gestellt, nicht ganz in Front, was rührend zu sehen war. Man merkte deutlich, dass er gehört hatte, man solle dem Gegner nicht gerade die volle Breitseite bieten, und dass er nach dieser Weisung handelte. »Feigling!« schrie Nafta, indem er mit diesem Aufschrei der Menschlichkeit das Zugeständnis machte, dass mehr Mut dazu gehöre, zu schießen, als auf sich schießen zu lassen, hob seine Pistole auf eine Weise, die nichts mehr mit Kampf zu tun hatte, und schoss sich in den Kopf. Kläglicher, unvergesslicher Anblick. Er taumelte oder stürzte, während die Berge mit dem scharfen Lärm seiner Untat Fangball spielten. Ein paar Schritte rückwärts, indem er die Beine nach vorn warf, beschrieb mit dem ganzen Körper eine schleudernde Rechtsdrehung und fiel mit dem Gesicht in den Schnee. Alle standen einen Augenblick starr. Settembrini, nachdem er sein Schießzeug weit von sich geworfen, war der Erste bei ihm. »Infelice!« rief er. »Che cosa fai, per l'amor di Dio?« Hans Castorp war ihm behilflich, den Körper umzulegen. Sie sahen das schwarz-rote Loch neben der Schläfe. Sie sahen in ein Gesicht, das man am besten mit dem seidenen Schnupftuch bedeckte, von dem ein Zipfel aus Naftas Brusttasche hing.